Ich besinge dich, mein Heiland, du bist meine Seele Lied. Auf dem Weg durch Schmerz und Tränen, dieses Lied mich zu dir zieht. Dieses Lied gibt Trost und Freude, Herzensfrieden, tiefe Ruhe. Hier find ich die Kraft zu gehen, dieses Lied, mein Herr, bist du. Ist der Weg auch steil und dornig, dieses Lied hilft mir zu gehen. Auf dem Pfad zur ewigen Heimat, jedem Feind zu widerstehen. Dieses Lied gibt Trost und Freude, Herzensfrieden, tiefe Ruhe. Hier find ich die Kraft zu gehen. Dieses Lied, mein Herr, bist du. Und wenn ewig ich zu Hause dieses Lied in mir erklingt, dann vom heiligen, ewigen Leben es in meinem Herzen singt. Dieses Lied gibt Trost und Freude, Herzensfrieden, tiefe Ruhe. Hier find ich die Kraft zu gehen, dieses Lied, mein Herr, bist du.